Was treibt Sie im Jahr 2007 an, Heike-Dine Körting? Wir schauen auf Hörspiele und nicht immer nur auf Absätze. Ich meine, wir müssen natürlich auch auf Absätze gucken und so. Wenn man nichts verkaufen kann, dann kann man auch nichts produzieren und machen, nicht? Das aber eine recht treue Anhängerschaft. Ja, das ist sehr angenehm. Und vor allen Dingen eine treue Anhängerschaft aus vergangener Zeit, die sie jetzt wieder junge Mütter, junge Väter sind. Sehr schön. Also dieser Mensch, der mich gestern ansprach, der also so Projekte anschubst und eben versucht, die Zeitstiftung dafür zu gewinnen, die deutschen Kinder schon im Kindergartenalter möglichst auf die Kultur der Sprache ein bisschen hinzuweisen, der kommt auch aus dem Bereich, dass er eben Kinderhörspiele gehört hat. Und selbst die kleinsten Märchen waren ja schön formuliert, sauber durchformuliert. Keine Frage. Hübsche Sprache, hübsche Worte. Ja, da haben Sie ja nicht zu geringen Anteil dran, weil Sie es eben auch sehr populär machen konnten. Ja. Nicht zuletzt durch die Preise, aber durchaus ja durch die Form. Natürlich, ja. Da dann auch ja Kompromisse mit den schönen Coverbildern, das ist ja das Auge, ne? Unglaublich wichtig. Hört mit, oder natürlich, wie auch immer man das auch ausdrückt. Ja, und ich bin immer überrascht, wenn ich mal alte Schallplatten raushole oder so, die 30, 40 Jahre alt sind. Wie schön die Cover heute noch sind im Verhältnis zu vielen. Ja, das kriegt man gar nicht mehr, zumal auch so klein. Ne? Nein. Ja. Hatten Sie da noch Bedürfnis, sollte ich mich ganz kurz nochmal vorstellen? Also ich bin Mediensoziologe von Haus. Ja, da hatten Sie mir ja letztens bisschen geschrieben. Ich werde nicht müde, das zu betonen. Nein, ist doch wichtig, toll. Also wenn man vor allen Dingen, wenn man ein bisschen vorankommen will und auch mal schnell Examen machen will, dann. Ja, das hat auch gedauert. Ja? Das ist schlecht organisiert. Aber nicht immer die Schuld auf andere schicken. Nee, man ist auch in einem schwierigen Alter. Das ist halt so. Ist klar. Ja, ich habe halt dieses Hörspieler-Magazin da im Internet. Ein bisschen, weil ich traurig war, dass wir hatten so eine schöne Zeitschrift gemacht, die ging leider ein. Da ja, haben Sie schade, auch, nicht? Haben Sie mitbekommen. Hörbe, ja, ja, leider. Ich fand ich so nett. Sie haben die auch unterstützt. Das habe ich mit Anzeigen, das ist ja wichtig. Da ja, und, eben. Ja. Aber das waren zu viele Köcher, glaube ich. Es war schon sehr modern, dass es ganz über Deutschland verstreut war. Ja. Mit Internet geht das zwar, aber wenn es dann wirklich um wirklich wichtige Fragen geht, dann ist vielleicht auch Streit schneller da. Und wenn man sich nicht so ins Auge schauen kann. Das ist ganz anders, nicht über Internet und wie viel auch so anonym kommt und so aus irgendwelchen Ecken, die man manchmal ja sogar schon ausmachen kann. Aber ich finde auch, das direkte. Hat alles Vor- und Nachteile, da überwogen wohl dann doch die Nachteile. Ja. Genau, und um auf das zurückzukommen, was es ja schon gibt von Ihnen, also eben dieses Interview, das fand ich besonders schön, eben was das ganze Handwerkliche anbelangt. Ja. Dass Sie sehr genau geschildert haben, wie Sie so gearbeitet haben, wie so Dinge zustande kamen. Also da war ich hinterher wirklich schlauer, als ich das gelesen habe. Das fand ich tatsächlich wirklich gut gemacht. Doch. Ja. Ja. Ja, und selbst ist es so viel selbstverständlich und so. Ja. Die das auch für Ihre Diplomarbeit auch Ja. Gut, waren Sie gut beraten, das zu machen. Ja, doch, da sind auch jetzt auch wieder welche für eine Doktorarbeit sogar. Mhm. Und die Askinat-Brüder sind Ihnen sicher auch ein Begriff. Die schreiben gerade ein großes, dickes Buch über die drei Fragezeichen mit allem drum und dran. Schön. Ja, es ist in der Medienwelt schon ordentlich. Das muss auch Berücksichtigung finden. Es hat nun mal Einfluss gehabt, hat es immer noch. Ja. Und da hätte ich jetzt einfach gedacht, da fehlte mir so ein bisschen das gesellschaftliche, politische. Ja, weil Sie auch hier so ein bisschen geschrieben hatten, nicht? Sie sind auch ein Kind Ihrer Zeit. Ja, natürlich, klar. Und Sie haben auch Ihre eigenen Einstellungen. Und jetzt, da frage ich mich, als würde ich mich als erstes fragen, was da Ihre Arbeitseinstellung ist, bleibt sowas außen vor, wenn Sie Hörspiele produzieren? Konzentrieren Sie sich da ausschließlich auf die Vorlagen, die Sie bekommen? Ja. Also, natürlich setzen Sie sich da nicht hin und sagen bewusst so, meine Einstellung ist dies und das, was soll man denn hören? Das natürlich nicht. Aber wenn Sie das zum Beispiel, ist es ein Vorsatz von Ihnen, dass Sie sagen, das sollte man auf keinen Fall hören? Da ist es wirklich. Nein, das würde ich schon nicht sagen. Ich finde schon, dass man auch das Soziologische und das irgendwie so das Umweltpolitische und alles mit einbaut und einsetzt, soweit es für die Kinder in dem Alter, für die man gerade produziert, verträglich ist und vernünftig ist. Ich meine, das lässt sich natürlich nicht aus, weil das ja unseren ganzen Alltag verfolgt. Und was ich bin ja nun die Generation der 68er-Studentengeneration und habe zwar auch die Vorteile der Emanzipation ein bisschen mitgekriegt, aber habe sie persönlich in der Form nicht so gebraucht, weil ich kann sehr gut mit Männern arbeiten und habe auch nie irgendwie so dieses Gefühl gehabt, dass man ausgeschlossen wurde, wie gesagt, so du nicht, liegt vielleicht daran, dass ich mit Brüdern aufgewachsen bin, von vornherein in einer männlichen Welt und auch von Kind auf an immer ein aktiver Mensch war und nicht so ein nur spielerischer also oder verträumt. Nicht verträumt und mit Schminken und Mode und sowas hat mich nie besonders interessiert. Also ich habe immer selber schaffen und machen wollen. Und ich denke mal, dann komme ich eben auch aus einer Familie, wo all die Frauen, die da waren, bis auf meine Mutter, die sehr, sehr jung geheiratet hatte und dann furchtbar schnell Kinder hatte, dann kam die Kriegszeit, sich im Wesentlichen auf Familie konzentriert hat, wovon wir alle profitiert haben und heute noch, also man diese liebevolle Betreuung und so regelrecht fühlt, wenn es einmal schlecht geht, würde man gern jemanden haben, der einem die Decke unter die Beine schlägt und einen Schmalzpickel macht und dies und jenes. Also das, aber beispielsweise meine Großmutter, Helene Körting, die war bis ins hohe Alter, über 90, war sie eine total emanzipierte Frau von jung an, hat beruflich viel gemacht, hat Keramiken gemacht, hat seinerzeit für den Pergamonaltar die in Berlin diese schönen Lasuren, die Blau-Gold-Lasuren gemacht und alles. Meine Patentante war erfolgreiche Goldschmiedin und auch Künstlerin und so. Also ich habe in meinem Umweltbereich das nicht so sehr mitgekriegt, dass man als Frau, sagen wir mal, im beruflichen Maße weniger Chancen hat oder minderwertiger war. Also insofern. Aber Sie haben schon registriert, dass es in der Umgebung ja, schon ein Problem ist. Aber sehr natürlich. Ich meine, ich kann mich auch entsinnen an meine ersten Studientage, wo heute studiert ja jedes zweite Mädchen Juristerei und ich habe Juristerei eigentlich mehr oder mehr minder als Ausnahme studiert, weil ich eigentlich Zeitungswissenschaften studieren wollte. Ich weiß, hatte ich Ihnen, glaube ich, auch mal schon geschrieben oder nicht? Nein, und hatte dann das Glück, dass die Gräfin Dönhoff seinerzeit eine der berühmtesten Journalistinnen, die wir ja hier in Deutschland hatten, war Klassenkameradin und Freundin meines Vaters. Und als ich nun anfangen wollte, Zeitungswissenschaften hier zu studieren, auch in Hamburg an der Universität, hatte sie mir dann einen dringenden Rat gegeben, ein irgendwie geartetes Fachstudium zu machen und das Journalistische vielleicht durch praktische Arbeit, durch Themen, also einfach sich konzentrieren auf irgendein Fachgebiet. War von ihr der Rat gewesen. Ja. Und ich wollte aber gerne ein Studium machen. Ich wollte gerne auch irgendwie eine Basis haben, auf die, da kommt eben auch so ein bisschen dieser Emanzipationsgedanke. Ich wollte auch was werden. Ich wollte auch was sein und was darstellen. Und nicht jetzt so als geförderte Mitläuferin von einem interessanten Mann. Also gut, dann habe ich angefangen, Jura zu studieren, weil ich meinte, dass das so ein wunderbares Basisstudium ist, für Denken, Konstruieren von Dingen. Und saß zum Beispiel im Audimax damals noch ganz alleine vorne. Das Audimax ist groß. Ja, Audimax war groß. Und es wurde nachher schon im Laufe meines Studiums wurden es auch mehr und mehr Mädchen, aber es waren doch relativ wenig Mädchen, die die Chance bekommen hatten oder auch die Lust dazu hatten. Ne? Ja. Naja. So, jetzt habe ich mich aber ein bisschen vergaloppiert, weil Sie wollten ja was Konkreteres wissen, ne? Ich bin da sehr zufrieden. Ist ganz egal, ach so. Naja, ganz egal. Nee. Aber ich finde, es ging ja nun durchaus in die Richtung. Ich hatte mir nämlich auch so ein bisschen kleine Stichpunkte gemacht oder so. Also, weil Sie jetzt speziell da bei sich mal ein bisschen sprachen von den hohen Scheidungsraten. Rahmenbedingung. Als Rahmenbedingung ist natürlich auch. Also dieses nicht aufgehoben fühlen für Kinder muss schrecklich sein. Mütter bilden sich ja ein, dass sie genauso ohne Vater erziehen können. Ich glaube, dass für jedes Kind das männliche Bild ganz dringend dazu gehört. Aber was sollen sie machen, wenn sie halt keine Beziehung finden können, in der diese Harmonie zumindest in einer Form herrscht, dass man viele Jahre oder möglichst sein Leben beieinander bleiben kann. Das ist etwas mehr Kompromisse. Denke ich auch. Also ich denke einerseits vielleicht auch das Zusammenkommen vielleicht ein bisschen lieber erschweren. Ich meine, es geht ja durch alle Strukturen. Es geht in der Kirche, wenn Sie jetzt sehen, also Bischöfin und so, Scheidung und. Neuer Mann, neue Frau, Kinder werden allein gelassen. Ich meine, da werden ja nun die Grund Gebote erstmal alle verletzt. Du sollst nicht begehren deines Nächsten, sonst was, und du sollst dies nicht machen und das nicht machen. Und es ist ja sehr, sehr schwer, Kindern irgendwas Ethisches und Richtiges beizubringen, wenn man nicht auch ein bisschen es selbst handeln oder beherrschen kann. Also ich denke auch, dass man Konflikte lernen muss, irgendwie durchzustehen gemeinsam, ja, und so. Ist leichter gesagt, ist sehr schnelllebig und auch sehr egoistisch und mehr so in die Richtung, so Carpe Diem, nimm, was du kriegst und ne, pack an, was du kriegen kannst, und auch eben sehr auf Kommerzielles und so ausgerichtet. Das ist schon, also ich bin sehr froh jedenfalls, dass ich noch in so einer richtig netten und behüteten Familie aufgewachsen bin. Wo jetzt, das entnehme ich Ihren Erzählungen, jetzt auch niemand jetzt einen, aus Ihrer Sicht, einen überhöhten Preis hätte zahlen müssen. Also was weiß ich, das, Sie sagten, Ihre Mutter hat eben sehr früh geheiratet. Ja. Aber hat sie auch immer gewollt und auch bis zum letzten Tag nicht bedauert. Die hat nie irgendwie so gedacht, oh Gott, hätte ich mich mal lieber selbst verwirklicht durch berufliche Tätigkeit. Sie hat mein Vater auch damals in seinem beruflichen Bereich Büro geholfen, Berufung gemacht und so. Aber das habe ich dort nicht erlebt, so wie es heute ist, dass man wirklich jeder versucht, nur irgendwie Beruf und Kinder alles miteinander zu kombinieren. Alles ist AGs, ja. Wir waren jetzt bei diesem Punkt, genau. Ja, genau, hier jetzt mit diesem. Da würde ich einen Tick noch Richtung Europa gehen, weil Soziologen neigen manchmal dazu, sagen, ein bisschen überzuinterpretieren. Ja, also sprich, Sie haben ja auch viel ausgewählt, Sie haben ja auch entschieden, was machen wir. Ja, natürlich. Damit ist auch ein gewisses Menschenbild verbunden. Also da hätte ich jetzt zum Beispiel gesagt, in der Frühphase von Europa hatten Sie noch viel so Märchen oder so. Da würde ich jetzt erstmal sagen, das ist eher so ein traditionelles Familienbild. Ja. Geht ja auch gar nicht anders eigentlich. Und dann haben Sie sich in den 70ern irgendwie dann doch weiterentwickelt, so mit diese Jugendserien. Richtig. Viel Abenteuer. Ja. Da hatten Sie ja auch Jungen und Mädchen, fünf Freunde oder so. Da hatten Sie natürlich auch die Vorlagen von Leiten oder. Und das würde ich charakterisieren, da haben Sie so ein nicht mehr traditionelles, sondern mehr so ein kollegiales Geschlechterbild. Also ist schon richtig. Ich finde, das klang eben bei dem, was Sie eingangs erzählten, bei sich selber auch so durch, dass Sie sagen, Sie können gut mit Männern arbeiten. Sehr, sehr gut. Also ich habe da überhaupt niemals Probleme gehabt. Im Gegenteil, ich habe es immer vielleicht auch geschickt verstanden, Männer mehr vor meinen Karren zu spannen oder so. Nicht jetzt zu sagen, ich will stärker oder will mehr. Also ich denke mal so, die ganze Emanzipation so nach dem Krieg, nach den Zeiten, wir haben ja auch uns noch um ganz andere Dinge kümmern müssen. Ich meine, heute gibt es auch furchtbar viele arme Menschen und furchtbar viele Leute, denen es sozial nicht gut geht. Aber die sind vielleicht ein bisschen außen vor. Früher ging es fast allen schlecht. Ja. Und man hat Hand angelegt, und von klein auf an habe ich eben auch vom Vater immer zu hören bekommen, kann ich nicht, gibt es nicht. Also man muss durch. Man packt eine Sache an, und das, ob man ein Mädchen ist oder ein Junge ist, ist gleichermaßen, das glaube ich so. Und beim Märchen habe ich angefangen, also zum einen gibt es auch das Problem, dass die Firma zu Anbeginn und mit der Idee der 5-Marks-Schallplatte eine relativ geringe Marge hatte für Produktionen. Und wenn nicht eine Produktion sich so und so oft und so viel verkaufen konnte, früher war das, glaube ich, so 10.000 Stück im Monat oder so, dann konnte sich das gar nicht halten. Oder breche ich Sie aber ein bisschen? Also das schneidet sich jetzt mit dem anderen Interview. Ja, ja. Das haben wir schon, das brauchen wir nicht mehr. Nee, ich würde auch gerne ich beharre noch mal ein bisschen auf dem Geschlechterverhältnis. Ich hatte das ja noch so ein bisschen überspitzt. Ich sagte, Sie kokettieren ja ein bisschen mit diesem Titel, Märchentante. Ja, ja. Also das ist schon, also als Kind habe ich natürlich auch davon geträumt, meine Prinzessin zu sein, wenn ich schöne Märchen gelesen habe. Aber als ich dann selber diesen Titel verpasst kriegte, Märchentante oder Märchenkönigin oder sowas, das kam beileibe nicht von mir, das passte. Also träumen ja, aber so in der Realität, als ich dann unserer damaligen Pressefrau zuliebe, dieses fürchterliche Königskleid da angezogen und anziehen musste, habe ich schon mich sehr schwer getan. Das hat mir persönlich nicht gefallen. Das kam nicht aus mir heraus. Ja. Da wurde ich, fand ich, oder habe ich selber Schuld, habe ich mich auch ein bisschen missbrauchen lassen, als kostenloser Medienfaktor, der, also wie zum Beispiel hat Europa früher niemals, nie je auch nur eine halbe Mark ausgegeben für Werbung. Das gab es nicht. Es war da, wir haben sehr viel gemacht mit Briefe schreiben, alles beantworten, was die jungen Leute einem geschickt haben und auf alles möglich einzugehen, aber ja nie Werbung. Und dann kam dieser Zeitpunkt so Mitte der 80er Jahre, als plötzlich zum ersten Mal, auch für mich, zum ersten Mal bekannt wurde, was für einen riesigen Stellenwert das Ganze hat. Da wurden mir dann mal so Pressesachen angeboten, wie bitte umblättern oder ein paar sehr schöne Journalien haben, sachlich und fein geschrieben. So, und dann haben die natürlich auch Bilder abgebildet mit Schallplattenhüllen und so weiter. Und dann hat jeder gesehen, ach wie fein, das ist ja eine prima Werbung, seitenweise. Ja. So. Und da habe ich nicht früh genug, denke ich mal, Schluss gemacht oder ich wollte. Und da war es zu spät. Da war es nachher schon so schlimm, dass ich auch die ganzen üblen Sachen der PR und Presse mitgekriegt habe, dass man also, wenn ich da nicht bereit war, ein Interview zu geben, dann wurde geschrieben, in Anführungsstrichen, Tüdelchen, ganz egal, wurde gelogen und gemacht und getan. Und insofern war ich da in so eine Mühle hineingeraten. Und dann kam eben diese Phase mit, dass es ja schön wäre, so ein Lancierer und so, diese sogenannte Märchenkönigin. Und da habe ich aber auch die Erfahrung gemacht, dass man eben gerade in Deutschland schnell hochgehoben wird und schnell wieder auch platt gemacht wird. Also beispielsweise, als ich dann mal so ein bisschen Probleme kriegte, auch in rechte Probleme und so, dann waren bei uns in der Firma, das waren die Ersten, die dann sagten, ja, aber dann können wir eigentlich dein Bild nicht mehr in den Kassetten abbilden. Habe ich ja selber nie gewollt. Ja, ne? Ja. Und so, also so diese Hoch und Tiefs eines etwas bekannter werdenden habe ich auch sehr, sehr stark miterlebt. Da waren Sie so im positiven Sinne etwas naiv. Ja, genau, genau, würde ich so mal sagen. Sie möchten jetzt nicht so angeredet werden, ist ja auch total albern. Diese ich habe das ja auch in Anführungszeichen gesetzt. Nein. Nein, ich wollte nur sagen, also ich habe damit auch keine großen Probleme gehabt. Ja. Es macht mir auch nichts aus, aber es ist nicht etwa so, dass das nur mein Traum war. Mein Traum war immer schön, was zu schaffen und zu arbeiten und dir das Feedback und der Kontakt mit den Kindern war. Und ich hatte also auch nie die Absicht, so schwarz-weiß Jungs und Mädchen darzustellen und oder auch jetzt beispielsweise Produktionen zu machen, die speziell nur für Jungs sein sollten oder nur für Mädchen sein sollten. Und interessant ist ja auch, dass sich vieles gewandelt hat. Die drei Fragezeichen zum Beispiel war ja von dem, auch schon vom Buch her und von allem von der Annahme her sehr für Jungs, glaubte man. Heute sind es fast mehr Mädchen, die es hören. Auch da hat sich das gewandelt, das Interesse. Mhm. Hat, glaube ich, ein bisschen was mit dem Medium zu tun als solches. Also das meinen Sie nicht mit dem Interesse auch der Mädchen, dass die Mädchen einfach doch in andere Welten einsteigen? Müsste man analysieren. Ja. Das ist einfach. Also es ist ja nicht mehr so, dass sie so ausschließlich auf Puppen und, sicher nicht, nein. Lilly und weiß ich was gedreht werden. Aber auf jeden Fall interessant, ja. was Sie erzählen. Dass es zumindest auch so nicht konzipiert war, dass wir sagen, wir haben da jungen Serien, wir haben da Hanni und Nanni. Nein, und das ist natürlich Ausnahme. Das ist natürlich auch von der Enid Blyton, die nun schon weit über 100 Jahre geworden wäre. Ist natürlich auch ein. Aber das ist zum Beispiel so eine typische, auch märchenhafte heile Welt. Und kaum ein Mädchen, also in meinem Alter jedenfalls früher und auch später, hat nicht auch mal geträumt ein bisschen vom Internat und den kleinen Streichen, den sie machten. Aber da ist beispielsweise schon als typisches Beispiel mein jetziger Mitarbeiter André Minninger, war noch keine 8, als er mit seiner Mutter bei Karstadt Hanni und Nanni sah und wollte unbedingt die Kassette haben, sagte Mutter, das ist doch nichts für dich und so. Da hat er sich auf den Fußboden geschmissen und geschrien, bis er es kriegte. Und er schreibt heute die neuen Hanni-Nanni-Geschichten. Ja. Der Junge. Ja. Hat er Zugang dann zu, ja. Ein bisschen zu dem, ja. Stoff? Das, da gibt es ja. Also es gibt auch unterschiedliche Motive. Dennoch. Ja. ich bin ja nun auch schon hier, auch Mitte 30. Ich höre diese Sachen, also nicht viel, aber wenn, dann habe ich natürlich Spaß dran, wie das auch technisch gemacht ist, ja, mit den tollen Schauspielern und so. Ja, also ja, da, ja, da ja, gibt es wahnsinnig viele Motive für. Ne? Ja. Das ist ja klar. Wenn Sie da jetzt die Briefkastentante wären, ja, würden Sie plädieren, wir doch vielleicht wieder für etwas als Lösung für die ganzen Probleme, die wir haben, Bindungsunfähigkeit und auch leider Kindermangel, dass ja, wir vielleicht Unterschiede zwischen den Geschlechtern vielleicht auch wieder, gerade frage ich das gerade Sie, ja, vielleicht doch wieder ein bisschen betonen oder Sie nicht also ich finde, verteufeln. Ich finde das schon, ich fände das sehr wichtig und sehr richtig. Ich finde auch, dass die Frauen sich um ganz und die Mädchen sich um ganz viele schöne Dinge bringen, die sie früher hatten, von Verehrung bis Achtung. Ob es nun ist, dass jemand die Tür aufmacht oder ein Stuhl hinstellt, ganz einfache kleine Geschichten oder eben auch galant einlädt oder so mal. Dieses alles selbst in die Hand nehmen, finde ich persönlich schon ein bisschen sehr traurig und finde auch, dass auch in der Politik ist ja irgendwie so, nun haben wir ja nun gerade eine Familienministerin, die nun selber vormacht, wie man das können könnte mit den Kindern und Familie und Beruflichem. Ich möchte mal nicht ganz genau hineinschnuppern. Also es sieht ja alles sehr, sehr nett und freundlich aus, aber dieses so immer nur Berufsbetonte, als ob nur der Beruf auch für eine Frau die Erfüllung bringen kann, das, glaube ich, ist ein ganz falscher Ansatz. Also man soll es ihnen nicht verwehren und wer das möchte. Also ich bin zum Beispiel dadurch Opfer geworden. Ich hätte eigentlich und habe auch als junge Frau, als ich noch anfing zu studieren, auch noch geträumt von einer großen Familie. Ich habe eine, wie ich ja sagte, selber auch eine wunderbare Familie. Meine Geschwister haben viele Kinder. Ich habe auch gerne viele Kinder haben wollen. Nur ich kam in diese unselige Zeit, wo man als Frau plötzlich die Verantwortung kriegte, willst du heute in der Familie, willst du übermorgen, da kam dann die Pille und dieses ganze Krams auf und dieses leicht gemachte Abtreibungszeug da, man war ja bescheuert, wenn man nicht nach Holland fuhr und sonst was, also schlimm. Und man kriegte eine Verantwortung aufgebrummt, habe ich am eigenen Leibe erfahren, ich bin, habe dann für mich entschieden, ich mache entweder Familie. Und da ich dann aber auch den Mann ausgesucht habe für mich oder er sich mir ausgesucht hat, mit dem ich meine, nicht eine Familie in dem Sinne gründen zu können, habe ich ganz bewusst auch auf Kinder verzichtet. Habe viele Kinder im Haus, wir feiern Weihnachten mit, ich habe auch mehrere Patenkinder. Bei Ihnen ist es gut gegangen. Aber bei mir ist es gut gegangen ohne, es gibt ja manche, bei denen auch gewisse Unglücklichkeiten. Ich wollte das nicht verbinden. Ich hatte nicht den Eindruck, dass man als Frau der Familie und den Kindern, wenn man gleichzeitig so stark beruflich engagiert war wie ich, dass man dem gerecht werden könnte. Das ist ja heute die Norm. Also ja, das wird ja propagiert. Ja, und das kann ich. Ich glaube es nicht. Ich glaube es nach wie vor nicht. Ich glaube, dass darum auch so furchtbar viel Problemkinder gibt. Und ich finde auch ganz wichtig, die Familie insgesamt, auch noch mit Großvater, Opa, Oma, diese herrliche, liebenswürdige und wohlaufgehobene Art von den Großeltern, die ja nicht die Erzieher sein müssen, das können ja die Eltern machen, ne, dass da so ein bisschen, also ich, mir wäre es sehr recht, wenn Frauen wieder femininer wären. Und Männer sind ja auch total verunsichert. Ist ja ganz, ganz problematisch so, nicht? Also das. Ja, wenn Sie auch zu den Männern noch was sagen wollen. Ja, also ich habe ja in meinem Umkreis genügend Beispiele von 30- bis 40-jährigen jungen Männern, die auch ganz schwer ihre Rolle finden, wissen gar nicht mehr so richtig, was ist jetzt gesagt, fängt an mit von der Struktur, was aufzubauen, wie man was machen will, bis über Sexuelles, über Liebe und sonst wie, plötzlich überkommt dann so ein Pärchen eben nicht nur Lust und Leidenschaft und das beieinander sein wollen, sondern auch Leistungsdruck. Mhm. Also da habe ich schon im Umkreis eine ganze Menge, die richtig, ja, richtig Schwierigkeiten haben. Eine Frau hat plötzlich so das Gefühl, ich habe was zu erwarten und wenn mein Freund das oder das von mir will oder mit mir will, dann muss er das und das leisten. Also dann, darum gibt's ja auch so viele Mittel und Potenzmittel und weiß ich was nicht alles. Also mir tun die jungen Männer schon leid, die alles irgendwie. Ich finde, die haben eine viel größere Belastung gekriegt. Flüchten sich vielleicht manchmal ja, in Märchenwelten aller. Natürlich, Europa. Klar, nicht? So, das ist klar. Wir möchten auch so aller Froschkönig und aller drei Fragezeichen. Oder drei Fragezeichen. Mary Grant am besten. Natürlich. Naja, oder wie sie da haben wir auch, die Mädchen sind ja wieder wegeliminiert worden. Nicht? Plötzlich sollten die Jungs ein bisschen unter sich sein. Und ich finde das auch ganz gut, dass so. Also in meinem eigenen Familienkreis, mein Lieblingsneffe, der nimmt sich auch zu Anfang, hat Schwierigkeiten gegeben gegen den Willen seiner Frau, lässt er sich nicht nehmen, dass er einmal im Jahr eine Woche lang mit seinen ganzen Jungsfreunden, Jugendfreunden, weißt du, was in die Türkei zum Segeln geht, mhm, oder wandern oder, mhm, Wildwasserfahrten machen, einfach nochmal auch so ein bisschen typisch männliches. Ja. Nicht? Naja. Jetzt haben wir den Bogen ganz gut gekriegt. So ein bisschen. Also so ein klein bisschen. Bei mir geht alles so. So ging es auch mit meinen Produktionen immer. Ein bisschen aus dem Bauch heraus. Und man, mhm, fühlt auch mal unterschiedlich. Ja. Dann hat man gerade wieder eine Erfahrung in eine andere Richtung gemacht. Ja. Setzt die sich irgendwie fest. Aber nur ganz generell würde ich immer wieder und betone es auch, wo ich kann, dass beileibe nicht nur ein klitzekleiner Unterschied zwischen Mann und Frau ist. Ja. Haben Sie da jetzt, ohne da jetzt nach Belegen zu schauen, wie sollte, ja, man das, haben Sie das Gefühl, dass das so ein Tick in Ihre Arbeit einfließt? Also so ein, also ich denke, man, also kann man es festmachen, aber. Ja, kann man nicht so richtig. Also ich habe mir zum Beispiel sehr viel Spaß und sehr viel Mühe gegeben, als wir diese Produktion gemacht hatten, Tom und Locke, okay, wo man mal zwei gegeneinander setzt, das ist schon sehr lange her, ja. Aber wo man richtig mal versuchte, zwei befreundet, also richtig eng zusammen seiende Leute. Trotzdem der eine die richtige Jungspartie, der andere die richtige Mädchenpartie. Mhm. Ich denke mal, es kommt, es fließt überall ein, aber nicht so bewusst. Also ich mache mir jetzt nicht Gedanken. Nein, denn, das ist auch, nein, wie sollte, nein, das gehen, bewusst? Nein, aber, nein, aber ich versuche, also sagen wir mal, was mir immer noch oberwichtig ist, irgendwie eine heile Struktur, eine liebevolle, warmherzige und auch vielleicht aus meiner altmodischen Zeit noch sogenannte saubere, mhm, und auch mit so auch nicht vergessen, eben auch das Religiöse, das Ethische, alles, mhm, möchte ich schon hineinarbeitet. So, und Wahl so unglich, hat, ob man das, ja, ausschneidet oder, ja, mal drin lässt, dann, ja, lassen Sie es, ja, drin. Also ich, so fing es ja zum Beispiel in der Zeit, in der ich Märchen gemacht habe, war es ja total verpönt, das so zu lassen, wie es ist. Da wurde Hänsel und Gretel, die wurden nicht mehr in den Wald geschickt, die wurden dann möglichst in ein Kaufhaus und mit diesen ganzen Verwirrungen, ja, und es wurde alles umgeändert. Man hat die Kinder unterschätzt, dass die diese Sachen sehr wohl auch in das heutige Leben hineinbasteln können. Und da wurden wir sehr viel angegriffen, ganz schlimm. Also Märchen war das Hinterletzte. Auch aus den eigenen Reihen sind Sie, ja, sich eben selber auch als, ja, Kind der 68er. Ja, natürlich. Und dann gab es dann nachher eigentlich nur, erstmal kam dann ein Professor, ich glaube Bettelmann oder wie hieß er noch, der dann das erste Mal wieder ein richtiges großes Wort für die Märchen gemacht, auch für die Fantasie. Das wurde eine ganze Weile sehr weggelassen, auch in anderen Medienbereichen, im Rundfunk. Die schönen Hörspiele waren, die ich auch als Kind schon geliebt habe, waren plötzlich weg. Dann gab's Rotfuchs, dann wurden Diskussionssendungen gemacht für Kinder und alles. Also sowohl als auch, ne? Sowohl als auch, aber sehr verstärkt. Aha, okay. Ich fand, dass sie war sehr, sehr verstärkt. Ja, ja. Und selbst die fehlen heute. Ja, auch egal, ja. Ihre Einstellung über Professionalität, weil ich finde, das, ja, ist auch ein Thema heutzutage. Ja. Wir haben solche, in Anführungsstrichen, Segnungen wie das Internet, dass jetzt richtig, sehr viele Leute, genau, plötzlich befähigt sind, ja, den großen Flaggschiff Europa da Konkurrenz zu machen. Ja, ja, natürlich. Lächeln, klar. Aber okay, der Anspruch ist, und das ist auch normal, dass junge Leute das versuchen. Ist auf der anderen Seite auch interessant. Wir haben ja jetzt gerade mal so einen netten Preis gekriegt, Orkanos, das ist so eine Leute aus dem Internet, die sich zusammengetan haben, um nun auf andere Art und Weise für Hörbücher und für Hörspiele einen Preis zu vergeben. Da haben mein Mann und ich so eine Art Ehrenpreis gekriegt, wo es eben nicht so viel kontroverse Diskussionen gab, wer wird der beste Regisseur, wer wird das, sondern da waren sie wohl alle einheitlich der Meinung, dass wir zumindest so die Art Eltern, Großeltern oder was auch immer für das ganze Medium waren. Und da waren sehr, sehr viele junge Produzenten, die zwar sich das rausgriffen im Wesentlichen, was ich zwar auch gern gemacht habe, wie zum Beispiel eben diese Gruselgeschichten oder Larry Brand auch mit Freude produziert habe, weil das Produzieren so Spaß macht. Mit den ganz tollen auch die Leuten, Geräusche, ne? Mit den ganz tollen Leuten. Und das war schon schön. Aber das sind so die im Wesentlichen das rausgesucht haben. Und trotzdem war das ein sehr schönes, nettes Miteinander, ein interessantes Miteinander und gar nicht so ein unangenehmes Konkurrenzgefühl. Wie, ja, wie sollte es auch wirklich? Nee. Es ist ja ganz normal, dass sie sich da so ein bisschen an ihn reiben, weil Ist halt, ist ja logisch, sie haben halt die natürlich, gesetzt. Ist ja klar. Ne? Und also so ein bisschen, und ich denke mal, Professionalität ist eigentlich ja wichtig, aber wenn ich es jetzt mal für meinen eigenen Bereich nehme, dann bin ich ja nur das Unprofessionellste, was es gibt. Ich habe zwar aus Kinderzeit viel, viel Erfahrung mit Theater. Ich bin fast im Theater aufgewachsen, habe als kleines Kind auch schon Rundfunk, Aufnahmen, also alles Mögliche gemacht, was ich machen konnte, geschrieben. Aber ich habe ja weder also Zeitungswissenschaften oder Journalismus oder Medienrecht oder sowas studiert, habe auch keine Ausbildung zum Tontechniker. So wie mein Mann ist ja noch richtig professioneller Tontechniker. Und habe eigentlich zu all dem nichts und habe trotzdem während meiner Studienzeit die Chance gekriegt, das, was ich so mir anerlernt habe und geschaut habe, links und rechts und mit meinem Gefühl zu verbinden, ist ja dann trotzdem sehr erfolgreich geworden. Und insofern kann man sagen, ein bisschen Fantasie ist gut. Trotzdem würde ich immer jedem raten, was richtig professionell zu machen. Also man kann, ja, würde ich schon sagen. Also man kann zwar nicht jetzt studieren, wie macht man Hörspiele. Dazu gehört, das ist ja ein viel zu umfassender Bereich. Aber generell würde ich, also da bin ich so ein bisschen, habe ich das nur ein bisschen von der Dönhoff gelernt. Ich weiß auch, wie mir das auch persönlich sehr viel mehr Selbstsicherheit gegeben hat. Ein Ding doch zu beherrschen. Ich habe ja auch mein zweites Staatsexamen gemacht und meine Anwaltspraxis dann aufgemacht. Und so einfach so ein Basiskönnen, was einem niemand nehmen kann. Ja, ja. Und das gibt einem dann auch doch, sagen wir, die Anerkennung oder die Fertigkeit. Ich weiß noch heute, wie so gerade so nicht so ganz so tolle Schauspieler so hinterm Rücken dann dachten, na ja, so die darf da auch mal so in dem Sinne. Und an dem Tag, an dem ich dann mein zweites Examen gemacht habe, hatte ich mir sofort einen Stempel besorgt. Und dann kam auf den Umschlag hinten drauf, Körting, Rechtsanwalt. Ja. Ja? Nee, aber das habe ich nicht ganz verstanden. Bei welcher Gelegenheit war das? Also jetzt überhaupt, so ganz generell, auch im Beruflichen. Auch mal. Auch im Beruf, auch in meinem beruflichen Hörspiel. Die Hörspiele zu machen, wurde ich am Anfang von manchen nicht so recht ernst genommen. Da war es so ein bisschen so, obwohl mein Mann mir wirklich wenig dabei gestanden hat, ich schon sehr viel ganz allein gemacht habe, kam schon immer sowas auf wie, na ja, das ist die nette Freundin oder das ist die Freundin von dem und die. Und je mehr Kritisches zu sagen gab, wurde dann gesagt, ja, sie kann so im Fahrwasser mitlaufen. Und das, war aber so, ja, ja. Da gab es ja vorher den Herrn Halver. Ja, genau, den gibt es ja auch heute noch und er auch und ist auch, war immer sehr guter Freund, auch von meinem Mann geblieben und hat dann ja alles Mögliche auch weiterführen wollen. Aber da hat mir eben manches nicht gefallen. Das möchte ich so oder so machen und ich habe immer versucht, ehrlich zu sein und ehrlich zu bleiben. Also ich hätte nie irgendwie jetzt mit einem Schauspieler gearbeitet und mich teuflisch gefreut, dass das ein schwuler Teufel ist oder sowas ähnliches, wie ich es auch dann mal erlebt habe. Und die sich total amüsiert haben, wie komisch das alles ist. Und ich wollte immer dann, wenn ich mit einem Schauspieler einen Teufel darstellte, sollte der auch sein. Oder ich habe nie, also ich wollte die Kinder nicht verarschen oder so. Und ich glaube, dass das manchmal schon passiert ist. Ja. Bewusst oder unbewusst. Und da kommt natürlich diese unprofessionelle Naivität vielleicht dazu. Ne? Ich habe immer am liebsten das gemacht, was mir selbst gefiel. Ja. Und auch versucht, eben Probleme zwar mit einzubauen, aber dann immer diese, ja, versucht irgendwie eine Lösung zu finden, die doch gut ausgeht. Nicht so problemfixiert. Nee. Dass Sie da natürlich auch angestoßen sind, kann ich mir vorstellen, gerade in den 70ern. Ja, ja, aber wie? Ja. Und das war natürlich auch in der Zeit ein bisschen unglücklich, dass man im Gegensatz zu heute, auch wie Sie und andere sich aufmerksam machen, war die Schallplatte und die Kassette schon ein enorm verbreitetes Medium. Und kein Lehrer, keiner in der Öffentlichkeit wollte sich damit auseinandersetzen. Die ließen die Kinder das machen, weil sie es nicht verhindern konnten, hatten das Gefühl, dadurch verlernen die Kinder das Lesen, sie hören nur noch, sie lesen nicht, haben völlig verkannt, dass die Kinder gar nicht lesen konnten und beileibe nicht irgendwelche vernünftige Literatur schon mit Freude erlesen. Und das war natürlich dann auch eine Lücke für Hörspiele, das muss man schon sagen. Es war insbesondere die Zeit der Ganzwortmethode, die gelehrt wurde. Da habe ich hier auch Kinder zum Vorsprechen gehabt, bis zu 14 Jahren, die überhaupt nicht in der Lage war, einen Satz sauber zu lesen. Da wurde ganz viele Jahre versäumt, vielleicht, ich habe auch mal versucht, dann Lehrer einzuladen, die immer nur negativ waren und die das ganz furchtbar fanden, versucht, dass man sich lieber zusammensetzen sollte und sollte sehen, was können wir vielleicht gemeinsam machen an einer Sache, die sowieso nicht zu verhindern ist. War nicht so vollkommen. Nein, überhaupt nicht. Gar kein Interesse. Sehr ideologisch, oder? Ideologisch und gar kein Interesse und haben sich auch nie die Mühe gemacht, das richtig mal durchzuhören. Waren nur entsetzt von dem Lärm und von den Geräuschen und von allem, was den Kindern Spaß machte. Das fanden sie grausam. Also da war schon lieber das gelesene Buch, nicht? Oder so. Und also wenig Feedback gekommen, eigentlich gar nichts. Ganz anders heute, machen jetzt gerade, haben im letzten Jahr schon mal gemacht, ein Hörspiel für TKKG, vom Autoren anschreiben lassen, also den ersten Teil, und dann Schulen in Wettbewerb gegeben. Und da haben wir in diesem Jahr beispielsweise alleine 2800 Schulen, die sich beteiligen, junge Lehrer mit Dritt- und Viertklässlern, die gemeinsam jetzt so ein Hörspiel enderarbeiten. Das sind wahrscheinlich auch Lehrer, die mit auch Lehrer, die groß geworden sind. Ja, natürlich. Aber und darum hat meines Erachtens auch das gelesene Buch heute das vorgelesen, was ja schon früher auch alles gab im NDR Morgen vorgelesen, aber halt noch nicht gekauft wurde. Deswegen ist das jetzt, wird das allmählich auch ein Erfolg, weil eine Generation ranwächst, die nicht mehr darauf besteht, dass man nun ein Faust oder ein Buddenbrook unbedingt lesen muss, sondern sehr wohl auch hören kann. Nicht? Ich finde, das hat auch ein bisschen eine moralische Komponente. Wie wir vorhin sagten, oder wie Sie mir zumindest zugestimmt hatten, dass es eine Norm ist heutzutage eben schon. Junge Frauen, junge Männer, geh raus in die Welt, verwirkliche dich und bleib nicht unbedingt bei deinen Lieben und übernimm Verantwortung. Ja. Dass aus welchen Interessen auch immer den manchen jungen Leuten in dem Zusammenhang auch ein bisschen übel mitgespielt wird. Also zum Beispiel unheimlich viele arbeitslose Schauspieler. Ja. Klingt ein bisschen anmaßend. Ich sag's mal einfach 30%, 40%, 50% vielleicht mit Begabung, der Rest eigentlich nicht so. Und das wollte ich nämlich gerade sagen, denn das habe ich ja hier auch, habe ich ja auch viele arbeitslose Schauspieler, die überhaupt nicht verstehen, warum sie nicht in den Erfolg so kommen und glauben, das sei eine Glückssache. Also ich kann aus meiner Erfahrung sagen, die Schauspieler, es gibt sicher auch mal ein paar Ausnahmen, aber die Schauspieler, die ich vor dem Mikrofon habe, die richtig gut waren, das sind auch Leute, die hart gearbeitet haben. Da können Sie die alte Garde nehmen von Hans Petsch, heute noch der immer noch auch für uns arbeitet, der Steffen. Manfred Steffen ist 91 Jahre. Sowas von Tipp. Top vorbereitet, sowas von präzise und auch arbeiten am Wort und mit dem Wort. Und dann kommen, ich lade ja auch oft genug Leute zum Probesprechen ein, die sich einfach auch nicht mehr gelernt haben, wie kann man sich auf sowas vorbereiten. Denen fehlt die Professionalität, die braucht man da. Entweder hat man es als junger Mensch gelernt und rutscht damit rein, weil man einfach durch Erfahrung klug geworden ist und durchs Machen. Auf dem Weg, ja. Nicht, das sind ja sehr viele, also von meinen ganzen Kindern, ob das nun aus dem Fragezeichen, aus dem CKKG oder aus dem Fünf Freunde, sind fast alle ja entweder Schauspieler geblieben geworden oder Regisseure oder am Theater, sind eigentlich fast alle erfolgreich. Die hatten das als Kinder schon im Ansatz, nicht? Und also ich habe ganz, ganz furchtbar viele Menschen auch getroffen, wo ich sagen würde, wieso nennen die sich, wieso können die meinen, die möchten Schauspieler, sind aber keine Schauspieler. Hast du ihnen so ein bisschen zu verstehen gegeben? Also ein klein wenig habe ich schon ihnen versucht. Also ich versuche nicht irgendwie künstlerische Menschen schlecht zu machen, weil ich ja eben auch durch meine Erfahrung weiß, dass man unter Umständen über Umwege und Nebenwege auch zu seinem Ziel kommen kann. Aber ich habe eigentlich doch immer jedem versucht, einen Rat zu geben. Nochmal ganz klein anfangen und von der Pike auf an die Sache richtig zu erlernen und zu erarbeiten. Das ist auch wirklich nicht so viel Sinn macht. Also es ist wirklich falscher Beruf. Und darunter hat mein Mann auch gelitten. Also mein Mann war Professor an der Universität für Musikwissenschaft. Die Studenten, die da ankamen und die ja Musikwissenschaft studieren wollten, da konnten es mal, sagen wir mal, 3/4, nicht mal die Tonleiter, konnten kaum eine Note lesen. Also das Basis, die Basiskenntnis für irgendwas fehlte im großen Maße. Und dann auch Aufmerksamkeit und wirkliches Interesse. Es war eigentlich immer in jedem Semester, waren vielleicht von 20, 30 Studenten, waren so 3 oder 4, wo man merkte, dass da fällt es auf fruchtbarem Boden. Viele sind dann auch irgendwo so abgedriftet, haben dann ganz aufgehört. Kamen auch genügende, die einfach nur in der Schlussvorlesung kamen. In die Schlussvorlesung kamen und wollten dann ihren Schein abholen, hat er auch dann abgelehnt. Hat er auch nicht gemacht. Also, aber wir wollen mal nicht zu negativ sein. Nein, aber... Das sind natürlich so Auswüchse. Aber diese Basis, wenn wir jetzt schon sagen, oder zum Beispiel eben, wie ich eben sagte, Zeitstiftung versucht jetzt vielleicht über Kassetten denen was beizubringen, dann ist natürlich viel, viel wichtiger, in den Kindergärten anzufangen. In den Kindergärten, in der Grundschule, sowohl das Sprechen als das, das fängt an mit Musikunterricht, Religionsunterricht, so diese ganzen... Ja, das ist jetzt einmal auf der einen Seite so das Handwerkliche, das Detail, was Soziologen haben es ja immer ganz gerne mit Trends. Ja. Dass das eben auch eine Geschichte ist, die der Wirtschaft durchaus ein bisschen zu Pass kommt, dass sie eben sagt, ja, dann denkt doch, dass ihr Schauspieler seid, dann lasst euch doch ausbeuten mit sonst was für blöden Jobs, die ihr nebenbei noch machen müsst, weil es für die Schauspielerei nicht reicht. Also da sehe ich schon eine moralische Komponente. Dass man also das ist ja auch ganz besonders schlimm bei diesen Musiksachen da und Musiksendungen, Tanzsendungen und Modelsendungen jetzt im Fernsehen. Das ist doch ein Graus, wie die armen Kinder und jungen Leute da verheizt werden. Einige wenige haben zwar das Zeug und können es schaffen, aber wie viele werden da auch kaputt gemacht? Ich glaube auch richtig seelisch fix und fertig. Und kann man dagegen angehen? Also ich denke, da muss politisch was richtig gemacht werden. Also ich weiß es nur, dass ich glaube, vor 10 Jahren hat der erste Waldkindergarten mal geöffnet, wo einfach noch dieses Lernen, Erlernen, Empfinden, Anfassen, Fühlen gelernt wird. Und jetzt gibt es, glaube ich, schon, weiß ich nicht, 800 oder 900 in Deutschland. Mein eigener Patensohn geht auch in den Waldkindergarten. Und das ist beileibe bei denen nicht so, dass sie nun etwa nichts von He-Man und anderen wissen dürfen oder Plastikfiguren auch dabei haben. Aber, sag mal, ein Bewusstsein bei vielen jungen Eltern ist schon, dass die Kinder ein bisschen elementarer. Ja. Ich denke, so, wenn Sie sagen, so, dass ein Trend ist, das ist vielleicht ein kleiner Trend, aber natürlich nur bei wenigen, aber immerhin, wenn sich das ein bisschen... Na, ich höre ja bei Ihnen auch, dass Sie da auch motiviert sind. Ja, unbedingt. Durchaus, nachdem unbedingt. Sie ja vor 20 Jahren, was weiß ich, geschnitten wurden von den Grundschulen. Natürlich. Und jetzt ganz viel mit den Schulen zusammenarbeiten. Also, das war mir gar nicht alles, so was, ja, doch, ganz viel. Also wie gesagt, das sind, wenn man das mal nachrechnet, jetzt sind das 2800 Schulen, wir mussten nachher ablehnen, weil wir gar nicht mehr nehmen konnten. Es gab ein Einsendedatum. Und da sind dann in der Klasse so immer 25 bis 30 Kinder mit einer Lehrerin. Da können Sie mal ausrechnen, wie viele Tausende, zigtausende. Also richtig konkret angesprochen. Und es wird auch ernst genommen. Wir haben auch im letzten Jahr beispielsweise die Gewinner-CD dann auch richtig mit denen zusammen produziert und auch veröffentlicht, nicht? Es wird immer Bewegung hin und Gegenbewegung geben. Aber ich trotzdem glaube ich, je armseliger die Grundausbildung auf breitem Niveau für Kinder, also wenn die Basis fehlt, dann ist das sehr schwer. Das ist alles heute so zielgerichtet. Es gibt ja wahnsinnig viele tüchtige junge Menschen, auch im juristischen Bereich, in ihrem Bereich, in allen Bereichen. Aber immer alles sehr, sehr dann harte Arbeit, zielgerichtet. Meistens auch Familien, die es sich auch leisten können, die vielleicht sogar noch auf Spezialschulen zu schicken oder so. Aber so dieses Grundvolk, finde ich, dümpelt so ein klein bisschen dahin und kriegt zu wenig Anregung. Das schneide ich raus. Meinen Sie nicht? Doch, nee, das war das kann man nicht glücklich sagen. Formuliert, natürlich. Nein, nee, aber Sie wissen schon, wie ich natürlich das meine. Also es liegt ja auch eben an den Eltern, wenn die Eltern das, jetzt wird es ja versucht mit der Ernährung und Ernährungslehre, dass einfach viele Menschen nicht wissen, dass, selbst wenn sie ihnen besser schmeckt, dass eine Currywurst eben 20 mal so viel Kalorien hat wie ein natürlich nicht ganz so leckerer Apfel oder was. Die Grundbasis. Mhm. Nee, kam und die auch eben auch früher noch eben sehr gegeben wurde und nicht immer nur von der Politik gefordert oder von den Schulen gefordert, sondern von den Eltern kam, von den Großeltern, von den Erfahrungen. So gesehen, was ich Ihnen da vorgegeben hatte, ja, von wegen diese Stichwörter Warhol und so 15 Minuten ein Star. Ja. So weit, so gut, aber bitte nicht länger, oder? Nee, aber das ist irgendwie, natürlich muss ja jedes Kind mal ein bisschen träumen, haben wir auch alle gemacht. Ja, klar. Ist ja toll, immer einmal der Hero so zu sein, einmal der Held und einmal sowas. Aber ich finde, da ist dieses typische Beispiel, was die in den Medien machen, da finde ich grauslich. Mhm. Ganz, da werden die missbraucht. Als je doofer die da singen und je schlimmer, desto mehr lachen sich darüber tot. Und das ist Schadenfreude und so, das ist nicht besonders schön. Natürlich gibt es dort auch genauso viele Naturtalente wie... Super, sieht man ja immer bei den Nein. Ist die teilweise ja auch dann schwerer, dadurch, dass es eben so viel mehr gibt. Ja. So viele, die vielleicht weniger Talent, vielleicht mehr familiären Hintergrund haben. Ja. Mit ihrer Nachwuchsarbeit oder so, müssen sich da teilweise auch durchkämpfen irgendwie zu denen. Können Sie da ein bisschen Beispiele nennen? Oder? Also ich weiß es ja immer nur, weil sich sehr viele bei mir mal so bewerben, mal so 3 Wochen Praktikum hier zu machen und zu tun. Und ich kann eigentlich immer nur aus eigenen Erfahrungen und aus der Erfahrung von Umgebung nur sagen, dass sie, wenn sie jung sind, so viel wie möglich lernen sollten in allen möglichen bunten Richtungen. Also ich fand es auch im Studium noch toll, dass man früher die Möglichkeit hatte, ein paar Semester so ein bisschen Studium Generales zu machen. Wir haben noch von Weizsäcker gehört, Schmidt, so kluge Leute. Das Pass war ja nicht nun das Fach. Aber ich denke mal, dieses nicht so sehr auf Fach ausgerichtet gleich in die Richtung, dass man erstmal in der Basis ein bisschen fühlt auch, wofür bin ich eigentlich geeignet, was könnte ich? Kann sie nicht einfach nur hinsetzen und sagen, so jetzt werde ich das oder ich werde das werden und das ein bisschen erschnüffeln. Das ist eigentlich ja ganz modern, also so nach dem Motto, es wird ja schon dafür plädiert. Ja. Praktikum hier, Praktikum da, wird auch viel natürlich ausgenutzt und auch missbraucht. Natürlich, klar. Aber Sie plädieren eigentlich trotzdem dafür, möglichst viel reinschnuppern. Sehr viel reinschnuppern und dann auch auf allen Gebieten. Also wenn ich junge Leute habe und die wollen dann, die denken dann, ach wunderbar, jetzt können wir im Studio machen, schön Aufnahmen schneiden ein bisschen und so, dann bringe ich ihnen auch ganz genau so bei, wie die Grundbasis ist, dass sie dann auch Sachen zusammenstellen müssen, Listen einfertigen, gründliche Arbeit machen, Buchführungsarbeit. Ich lasse jeden dann immer auch Bankbelege ausfüllen. Sie haben nie im Leben gesehen oder wissen gar nicht, wie das geht. Also sagen wir mal, alles, was in so einen Beruf hineingehört, also ein bisschen sozusagen Büroarbeit, die auch eine Basis ist, die lasse ich dir immer mitmachen. Okay, ja. Okay. Na, auf jeden Fall, da scheint ja auch Interesse da zu sein. Ja, sehr. Wird viel gefragt. Träume und so. Ja. Ja, mussten Sie da auch schon Leute richtig ernüchtern? Oder? Naja, eigentlich nicht unbedingt. Gut. Nee. Weil wenn man schon mal bis zu ihnen durchkommt. Nein, eigentlich nicht, weil die nach ganz schneller Zeit auch dann, sagen wir mal, diese kleinen, echten Aufgaben, die ich ihnen gebe, die sie auch schon erfüllen können, macht sie eigentlich froh. Und dann gehen sie in die nächste Stufe und dann in die nächste Stufe und so gibt es ein klein bisschen Steigerung. Wird so ein bisschen zurechtgerückt, also, Ihre Vorstellung. Ein bisschen zurecht, genau. Ja, genau. Also, doch sind auch mehrere davon schon jetzt im Rundfunk. Und hätte ich ja nicht gedacht, dass Sie gleich so als Einstieg das mit den 68ern sagen. Naja, die sind ja in aller Munde. Das hat mich ja natürlich sehr, sehr... Also es war für mich auch ganz furchtbar, wenn ich dann ich musste schon ganz schön auch immer arbeiten und jobben, weil ich also von Haus aus das Geld nicht so hatte für Studium und so. Und dann sauste ich dann endlich los und musste unbedingt einen BGB-Schein machen, weil wenn ich den in dem Semester nicht mehr kriegte, wurde da gestreikt, da hingen die Transparente. Habe ich geflucht, habe gedacht, Mensch, ich will meine Arbeit schreiben, ich will jetzt nicht, obwohl alles für sich seine Berechtigung hatte. Da waren super interessante Menschen auch dabei gewesen, aber es wurde auch, also ich persönlich denke mal, als Frau nicht so viele Vorteile davon gehabt. Weil mich hat es eben gerade in diesem Verantwortungsbereich, was ich vorhin erwähnte, hat mich das doch ein bisschen fast gequält, dass ich nicht so dem Schicksal was überlassen konnte. Ja. Dieses alles mit Planen, alles mit im Auge haben, für alles, was als Positives gesehen wurde, als Mitbestimmung. Ja. Das empfand ich als Fremdbestimmung letztlich, weil ich konnte ja noch gar nicht bestimmen. Ich hatte ja noch gar nicht Erfahrung. Ich kann ja gar nicht wissen, was bedeutet das jetzt eigentlich, zum Beispiel eben, dass ich jetzt voll auf Familie oder sowas verzichtet habe. Das kann man ja eigentlich erst wissen, wenn man auch bestimmte Erfahrungen gemacht hat. Und wie gesagt, ich habe es nicht bereut, weil ich habe ein wunderbares Leben, einen herrlichen Mann und eine wunderbare Freiheit und ja auch nach wie vor auch viel Erfüllung und im ganzen Umkreis. So, aber ich weiß noch ganz genau, als ich 21 wurde, heute werden die jungen Leute ja mit 18 schon volljährig, dass ich richtig so das Gefühl hatte, so jetzt bist du komplett für alles dran, für alles verantwortlich. Hätte auch nicht gewagt, einem Mann die Verantwortung für mich zu überlassen oder für das Bestimmen. Und das ging einfach nicht. Nee. Und das fand ich schade. Ich hätte mich gern ein bisschen mehr, sagen wir mal, auffangen lassen. Oder ich habe auch sehr, sehr viel gearbeitet. Wären Sie vielleicht nicht in der Hörspielbranche gelandet? Nee, das kann natürlich sein. Aber habe natürlich so auch sehr viel gearbeitet. Also gerade in den ersten Jahren unter 16 Stunden am Tag bestimmt nicht. Nun fällt einem das leichter als vielleicht in anderen Berufen, weil ich das vielseitiger und es ist ja viel Hobby und auch viel Spaß dabei, nicht? Und so, aber auch ein bisschen Glamour. Glamour ist auch da natürlich klar und auch letztlich Erfolg und nicht umsonst können wir hier. Wir haben zwar das Studio, kann ich Ihnen wenigstens noch mal schnell zeigen, ist immer noch so klitzeklein wie von eh und je, aber sagen wir mal ein gewisses Fortune, was das auch gebracht hat. Ist ja auch fein. Wir investieren das zwar gerne wieder hinein, indem wir eben auch Dinge fördern und ja ein Museum hier gegründet haben und alles an den Hauptsachen, die wir von auch dem von meinem Mann erarbeiteten Finanzen alles dann wieder an die Stadt geschenkt haben und versuchen den Leuten wieder beizubringen oder in Hasselburg draußen, also so ein bisschen was wir bekommen haben, auch ein bisschen zurückzugeben. Man verbraucht ja sicher auch nicht alles. Naja, aber sagen wir mal, es ist uns wichtiger. So ein typisch hanseatisch, finde ich, so ein Understatement. Denke ich, ja. Also wir haben zum Beispiel unsere Verwandten, Geschwister, Familie oder so, beileibe nicht irgendwie so ausgestattet, weil wir auch immer denken, wir können auch selbst arbeiten, als jetzt die Öffentlichkeit. Ne? Mhm. Auch mit Konzerten ich und das Sachen, passt die wir machen. Hamburg, die Einstellung. Ja. Also ich meine, aber auch nach Schleswig-Holstein. Ja, ja, ja. Größerer Rahmen. Ja, ja. So Ihre Einstellung noch zu den jungen Hörspielmachern heute. Ja. Da klang schon ein bisschen was an. Ja. Dass ja von Teilen da auch Kooperation gesucht wird zu Ihnen. Das ist ja ganz schön. Andererseits hat ja alles Vor- und Nachteile, Gefahren im Internet. Also ein bisschen, das haben Sie mitgekriegt. Ja. So ein bisschen als, naja, Feindbild ist übertrieben. Ja. Sehen Sie ist es doch, doch. Sehen Sie? Doch, doch. Also das finde ich auch ganz, also wir haben ja früher auch genauso Korrespondenz gehabt, aber da kamen halt Briefe noch mit richtigen Absendern. Und da, vor 20 Jahren kam das wirklich in der Woche einen Waschkorb voll und auch mit, auch negative Sachen natürlich und auch Kritik, aber auch furchtbar viele Anregungen, sehr nette Anregungen, auch gemalte Bilder und Hörspiele eingeschickt und was da alles kam. Und heute ist, habe ich auch bei dieser Hörspieltagung neulich versucht, ein bisschen zu sagen, dass Kritik ja nicht immer verstanden werden muss, jetzt nur als das Negative rauspupeln, sondern alles in einem Bogen zu machen, auch ein bisschen liebevoller und netter miteinander umzugehen. Also da wird ja reingehämmert und reingehauen. Das ist wirklich so, dass ich die Lust verloren habe, das überhaupt noch zu lesen. Und dann einfach, es ist auch schade. Die Gefahr ist natürlich, dass Sie nur die Lautesten davon wahrnehmen. Natürlich, klar. Und dann auch immer relativ schnell bestimmen kann, aus welcher Ecke ist das, von wo kommt das. Das kommt unter Umständen auch sogar von Menschen, die früher mal Freunde waren. Ja, und dann, so ist es Leben, macht ja auch nichts. Nee, aber es ist, und da fehlt natürlich die ganze Generation der Hörer, auch wenn man jetzt zum Beispiel mal auf solche Serien geht wie Fragezeichen, die immer noch eine große Anhängerschaft in der alten Garde haben, gibt es aber genauso viel 8- und 10- und 12-Jährige, neue und eben auch so sehr besonders viele Mädchen dabei, die kommen ja gar nicht über Internet zu Wort. Also ist ganz wenig. Naja. Oder die ganzen, was wir jetzt mit viel Erfolg machen. Das sind die, machen, die sich einfach dran freuen und die sich da jetzt auch nicht so riesig noch zusätzlich artikulieren. Nein. Das stimmt schon. Oder diese, ein ganz großer Bereich bei uns im Hörspielbereich sind ja eben Kindergeschichten, Hexe Lilly, Bob der Baumeister. Back to the Roots, die sind, gehen wieder ein bisschen mehr Richtung Kinder, finde ich. Total. Ja, ja. Auch Kinderlieder und wieder das Aufgreifen von Sendung mit der Maus. Solche Geschichten, das ist schon sehr nett. Kooperieren Sie ja doch. Ja, doch. Mit diesen Hörspielmachern, da hatte ich eben noch was. Mit den Hörspielmachern? Ich habe schon oft welche hier auch bei mir gehabt und so, die ist einfach mal wissen wollten und horchen wollten und ich kriege dann auch fertige Sachen zugeschickt und da bin ich eigentlich auch immer ziemlich liebenswürdig, finde ich, eben um den nicht den Spaß zu nehmen. Ich kann sie ja nicht erziehen und kann ihnen Tipps geben und bin auch bereit, ihn mal zu unterstützen. Jetzt habe ich gerade wieder so eine neuen Leute, die ein Musical machen wollen, habe ich mir das schicken lassen, habe für die ein bisschen Besetzungsvorschläge gemacht und so. Da habe ich keine Probleme. Nicht? Ich muss sagen, ich war überrascht. Da waren ja mindestens 20, 30 Hörspielmacher hier neulich in Rüsselsheim, dass wir alle miteinander so gut konnten. Damit hatte ich nicht gerechnet. Und es macht auch richtig Spaß. Gucken Sie nochmal nach. Ja, müssen Sie ein bisschen. Ja. Also macht auch richtig Spaß. Auf dem Rückweg Berge von Hörspielen gehört, ob es nun die Ameise und was da alles so gibt, den ganzen Haufen mir angehört. Es werden ja Sachen fortgeführt, die Sie früher angefangen hatten. So, zum Beispiel dieser Science-Fiction-Bereich, Periodenkommando. Ja. Ich hätte einfach mal unterstellt, das maße ich mir jetzt mal an. Ich gehe mal davon aus, dass Horst Stark und Gernot Endemann von Haus aus keine Science-Fiction-Fans sind und Sie auch nicht. Das hört man Ihren Produktionen aber nicht an. Nein, das ist gut, nicht? Wirklich? Nein. Und diese Fortsetzung jetzt von Maritim, da denke ich, mein Gott, wie uninspiriert kann man eigentlich sprechen? Das ist ja furchtbar. Das finde ich auch ganz schlimm. Wo bitte ist die Regie? Wo ist die bitte? Ja. Und die Schauspieler, ich weiß nicht, wo die mit ihren Gedanken sind, aber die sind nicht bei dem Nicht bei der Sache, nein. Oioioi. Nein, aber dafür sind eben da so Leute wie der Sport. Wie Stark oder so, die ich mir auch ausgesucht habe und auch ja gar nicht so wahnsinnig viel Regie gemacht. Mit der Regie verstand ich auch insbesondere die richtige Besetzung. Also die Leute zu sehen, die professionell sind, das umzusetzen und auch so Mann wie Stark oder Endemann kommen dann nicht ins Studio und nütteln das dann runter und dann wird ein bisschen diskutiert, sondern das schreibe ich denen auch, meine Vorstellung, was ich mir denke, und dann kommen die auch schon mit einem richtig fertigen etwas an und dann muss man nur noch ein bisschen lenken. Ja. So. Da konnten Sie aus den Foren schöpfen. Ja, ich finde, denn die Sachen sind schon wunderbar. Natürlich. Ja. Ich bin vielleicht jetzt nach Ihrem Gespräch ein bisschen optimistischer. Ja. Aber irgendwie so die junge Generation, ich befürchte, dass wir da Gefahr laufen, die ein bisschen wir Hörspielleute ein bisschen zu verlieren. Also ich meine, Sie machen viel. Ich denke mal, das ist jetzt, ich war auch genau der Meinung und es war ja auch tatsächlich so. Vor ungefähr 10 Jahren ging das ja total bergab. Es fing damit an, fand ich, dass das Hörspiel, so wie wir es wollten und wie wir es verstanden hatten, als ein Medium besonderer Art, also nicht ein Plus zu irgendeinem Buch nur oder ein Minus zum Film, sondern eine Sache für sich, also dieses sogenannte Ohrenkino oder wie man es nennen will, dass man es wirklich ganz und gar nebeneinander stellen kann. Und das wurde verlassen Als ja auch dann die Konkurrenz viele Jahre ja erstmal versuchten, uns nachzumachen, glücklicherweise nie so mit dem ganz großen Erfolg, außer als wir dann Lücken gelassen haben bei Kleinkinderbereich in Benjamin Blümchen, Kleinkinderbereich, aber bei den anderen Sachen aus meinem Geschmack nicht so, nicht irgendwie was Wesentliches. So, und dann war das Hörspiel, hatte so einen hohen Stellenwert. Eine Firma ging mit Disney, glaube ich, los und Kiosk und so. Die kauften dann die Trailer von Filmen, von Disney-Filmen auf, dann den Trailer von Alf, die Fernsehsachen. Dann wurde das verschnitten, meistens sogar noch Mono. Dann wurde ein Erzähler zwischengeknallt, nenne ich das, und wurde als Hörspiel verkauft. Das lief auch am Anfang super gut. Also die haben richtig viel Konkurrenz gemacht. Also als Alf auf den Markt kam mit den sogenannten Hörspielen, da brach unser Umsatz um 50% zusammen. Ganz schlimm, ganz schlimm. Man hat das eine Zeit lang auch versucht, mit zum Beispiel Hallo Spencer. Ja, und das fand ich aber auch nicht glücklich. Mhm. Das war nicht das, was wir wollten, nicht wirklich. Da bin ich natürlich dann auch in der Maschinerie einer Fabrikation. Und es gibt so und so viele Mitarbeiter. Wir hatten auch damals noch selbst die Fabrik draußen. 86 Leute haben da gearbeitet. Da kann man nicht einfach sagen, gefällt mir nicht oder mache ich nicht. Och, aber was hat da auch mein Mann Auseinandersetzungen gehabt. Hier mit draußen, die haben sich fast geprügelt im NDR draußen für diese fürchterlichen Lieder, die da drin waren. Und die irgendwer, also ganz schrecklich. Naja, aber ich wurde dann zum Beispiel auch gebeten, Knight Rider zu machen. So, aber da habe ich gleich gesagt, das mache ich nicht. Wenn ich es mache, dann produziere ich es neu. Und habe dann auch das Recht gekriegt, also dass ich zwar mit ähnlichen Stimmen und wie, dass es dem Fernsehen ein bisschen ähnlich ist, aber richtig neu produziert, komplett durchgemacht mit Geräuschen, also mediengerecht, dem Hörspiel gerecht. Aber da war so ziemlich Ende. Und ich glaube, dass das letztlich schuld war. Plötzlich war es nicht mehr das Hörspiel. Und es war auch vielleicht im Augenblick dann nicht mehr so begehrt und gewünscht. Da gab es dann Nintendo-Spiele und dann kam das Video als Neues, auf der Computer als Neues. Es war eine tolle, bunte Welt. Plötzlich besinnen sich alle und sagen, Mensch, da war doch noch was. Das hat uns angeregt. Das hat die Kinder auch wieder angeregt. So war es mit dem Buch auch eine Weile. Das Buch war ja mal ganz, das Kinderbuch war ziemlich weit weg. Dann kamen die Journalien, die Mickey Maus und die Heftchen und dann so ein paar Grundbücher, aber sonst nicht viel. Und das ist genauso vor einigen Jahren. Plötzlich ging der Trend wieder ein bisschen zurück. Das Zeit, man hatte kurzfristig Gewinne damit eingefahren, aber es hat dem der Sache geschadet. Ja, ja, das total. Ist interessant. Total. Ja, und Sie haben versucht, den weitestgehend zu widerstehen, ist nicht ganz, aber jetzt sehen Sie nicht unbedingt, dass der Trend richtig. Und man sieht es ja daran, dass zum Beispiel ein Hörspiel in dem Sinne, wie wir es hier in Deutschland und Österreich und ich mache mal ein bisschen zu, Schweiz und so haben, das gibt es in der ganzen Welt. Das gibt es in Frankreich nicht. Das gibt es. Ja. Das gelesen, ich habe immer schon das gelesen. Also ein kleines bisschen. Ich weiß nicht, was für Waffen gibt oder was zugeben, aber. Das Hörspiel in dem Sinne ist eigentlich so, denke ich, von uns zumindest als Lancierer. Gut, also hatte in Deutschland auch vor Europa schon eine ganz gute Tradition, aber natürlich, sie haben das kommerziell schön ausgebaut. Ja. Und, also für die breiten Wirkungen. Ja, es gab damals ja, aber die waren auch teuer. Nicht? Also ich habe ja selber auch Hörspiele gekommen, mein erstes. Peter und der Wolf, ne, schön, wunderbar mit Matthias Wiemann. Aber kostete damals schon 19 Mark 18. Das ist viel. Ich kipp noch ein kleines bisschen Wasser in den Wein und sage, ja, wir müssen noch weiter um die Jugendkinder kämpfen. Also sprich, wir haben ja jetzt auch sehr viel neue mit Migrantenhintergrund und da ist es ja überhaupt nicht angesagt. Da gilt das ja, bei Männern gilt das als unmännlich, Hörspiele zu hören. Ja. Da muss dran gearbeitet werden, aber ich meine, also wir haben ja mal dann zusammen mit Frau Mohn, habe ich ja dann mal so Sprachkurse gemacht, die wir kostenlos verschenkt haben, versucht auf niedliche Art und Weise so hörspielhafte kleine Szenen zu bauen. Das haben wir für die Türkei, für Jugoslawien, für alle möglichen gemacht und es auch verschenkt und dann auch mit den Auslandsclubs oder wie sie sich nennen, haben wir da zusammengearbeitet. Die wollten die nicht mal geschenkt haben. Hören schon gar nicht. Ja, es ist ein Problem. Also, ja, ist es. Obwohl, also ich habe auch einen sehr netten türkischen Mitarbeiter, der sowas auch nie wollte und Hörspiele nicht. Aber seine kleine Tochter, die ist jetzt 3, die hört Bob der Baumeister von morgens bis abends. Also es gibt da auch Wellen, wenn die dann wieder Deutscher aufwachsen, ein bisschen. Gut, mir tut was. Vielen Dank. Bitteschön.